Gott sei Dank. Es lebte ein guter und gerechter König in einem arabischen Land. Er war sehr weise, weil er wusste, was sein Volk wirklich dachte und was die Probleme der Bürger waren. Er wusste das so genau, denn oft verkleidete er sich als ganz normaler Bürger und ging dann unerkannt durch die Straßen der Hauptstadt, um zu erfahren, was die Leute redeten. Eines Nachts, als er schon wieder auf dem Rückweg in den Palast war, sah er aus einer ärmlichen Hütte noch immer Licht fallen und schaute durch das Fenster, wer da so spät noch wach war. Ein Mann saß allein an seinem gedeckten Tisch und war gerade dabei, für sein Mahl Dank an Gott zu sagen. Der König sah ihn an und hörte still zu, bis der Mann mit seiner Lobpreisung fertig war. Dann klopfte er an die Tür. »Ist es möglich, als dein Gast einzutreten?« »Das Gastrecht ist ein heiliges Recht, und so sagte der gläubige Mann, es ist möglich. Sei willkommen, Fremder, und setz dich zu mir. Ich will mein Mahl gern mit dir teilen.« Der Fremde, der ja der unerkannte König war, wollte mehr über den freundlichen Gastgeber erfahren, und beim Essen begann er, Fragen zu stellen. »Was ist dein Handwerk?« Der Mann sagte nur, »Ich habe keins.« Der König fragte, »Wie verdienst du dein Geld?« Der Mann lächelte, »Gott sei Dank, ich habe eine Nadel gefunden und mir etwas gern besorgt. Ich gehe also zum Stadttor und biete den Reisenden an, ihre Kleider zu flicken, wenn diese von weit her mit gerissener Kleidung aus der Wüste kommen«, antwortete der Mann. »Ich habe heute genug verdient, um uns beiden heute dieses bescheidene Mahl zu bescheren. Gott sei Dank.« Der König fragte ihn, »Aber was, wenn du morgen keine Kunden findest oder deine Nadel verlierst, was machst du dann?« Der alte Mann sah nach oben und sagte, »Morgen? Das Morgen liegt allein in Gottes Hand.« Der König aß noch etwas, dann bedankte er sich und versprach, am nächsten Morgen mit einer gerissenen Hose zum Stadttor zu kommen. Als aber der arme Mann mit seiner Nadel und seinem Garn ans Stadttor kam, waren dort nur Wachen. Sie sagten ihm, der König habe befohlen, nur Schneider mit einer Lizenz vom König dürften am Stadttor ihre Dienste anbieten. Er konnte nicht arbeiten, also ging er wieder und dachte bei sich, was Könige doch für eigenartige Befehle geben. Am Tor könnten doch alle arbeiten. Er setzte sich an den Marktplatz und bot den Menschen an, ihre Schuhe zu flicken, denn Nadel und Faden hatte er ja, und Schuhe gehen immer mal wieder kaputt. Am Abend hatte er sogar so viel verdient, dass er sich mehr Essen kaufen konnte als am Abend zuvor. Als er seinen Tisch gedeckt hatte und gerade Gott für das Mahl danken wollte, klopfte es, und der Fremde war wieder da. Der Mann bat ihn herein, und sie dankten gemeinsam für ihr Abendbrot. Beim Essen fragte der Fremde ihn, »Warum warst du nicht am Stadttor? Ich hatte zwei zerrissene Hosen für dich. Jetzt musste ich sie zum Schneider bringen.« Der Mann sagte, »Gott sei Dank, der König hat allen, die keinen richtigen Schneider sind, das Handwerk am Stadttor verboten. So habe ich mich zu den Schustern auf den Markt gesetzt und den Leuten die Schuhe geflickt. Ich habe noch mehr verdient als vorher am Stadttor und konnte uns dieses gute Mahl davon kaufen. Gott sei Dank.« Der Fremde fragte wieder, »Aber was, wenn du morgen keine Kunden findest oder dein Garn verlierst? Was machst du dann?« Und der alte Mann sah wieder nach oben und sagte, »Morgen? Das Morgen liegt allein in Gottes Hand.« Am nächsten Morgen ging er wieder zum Marktplatz, und dort angekommen, sah er Schilder, die besagten, es sei der Befehl des Königs, dass auf allen Straßen der Stadt jede Flickschusterei verboten sei. Der Mann konnte nicht arbeiten, also verließ er den Marktplatz und dachte dabei, was Könige doch für eigenartige Ideen haben können. Am Markt könnte doch jeder arbeiten. Er ging zum Brunnen und bot den Leuten an, ihr Wasser für sie nach Hause zu tragen. Er konnte den ganzen Tag hin und her laufen und verdiente so gut, dass er am Abend ein sehr gutes Essen kaufen konnte. Und wieder kam der fremde Gast und fragte, wie es dem Mann ergangen sei. Der sagte: Gott sei Dank, der König hat Flickschusterei verboten, und so bin ich zum Brunnen gegangen und habe mit Wassertragen so viel mehr verdient, dass ich uns dieses sehr gute Abendmahl kaufen konnte. Gott sei Dank. Der Fremde fragte wieder: Aber was, wenn du morgen keine Kunden findest oder der Brunnen leer ist, was machst du dann? Und der alte Mann sah wieder nach oben und sagte: Morgen? Das Morgen liegt allein in Gottes Hand. Am folgenden Tag ging der Schuster direkt zum Brunnen, um wieder Wasser zu tragen. Dort angekommen, sah er die Schilder mit dem Befehl des Königs. Wasser tragen darf nur, wer eine Erlaubnis des Königs vorweisen kann. Der Mann ging weiter und dachte bei sich, welch eigenartige Befehle diese Könige doch manchmal geben. Jeder könnte doch am Brunnen etwas Geld verdienen. Er holte seine Axt, um den Menschen beim Holzhacken zu helfen, und am Abend hatte er wieder mehr verdient als am Tag zuvor, und das Geld reichte für ein hervorragendes Mahl. Wieder kam der Fremde zum Essen, und wieder fragte er, was der Mann gemacht habe, um das Essen kaufen zu können. Erneut berichtete der Mann und dankte Gott für sein Glück, aber wieder fragte der Fremde: Aber was, wenn du morgen keine Kunden findest oder deine Axt zerbricht, was machst du dann? Und der alte Mann sah wieder nach oben und sagte: Morgen? Das Morgen liegt allein in Gottes Hand. Am nächsten Morgen wurde der Mann früh geweckt. Ein Trupp Soldaten stand vor seiner Tür und brachte ihm den Befehl, dass an diesem und drei weiteren Tagen alle ohne Handwerk bei der Stadtwache Dienst tun müssen. Er bekam eine Uniform, eine Lanze und ein Schwert und wurde in den Hof des Königspalastes beordert, um dort Wache zu stehen. Der König beobachtete heimlich den Mann in seinem Hof und war gespannt, was er diesmal machte. Aber er machte nichts. Den ganzen Tag stand er Wache und verdiente kein Geld. Am Abend ging er zu dem Händler, bei dem er immer sein Essen kaufte, und sagte: Heute habe ich kein Geld verdienen können. Ich gebe dir das Schwert als Pfand, bis ich wieder Geld habe. Gib mir bitte dafür etwas zu essen und ein Stück Holz. Er bekam etwas zu essen und das Stück Holz. Mit dem Schwert schnitzte er aus dem Holz ein Holzschwert, damit die anderen Soldaten und Wachen nicht bemerkten, dass er kein Schwert hatte. Mit dem Essen bewirtete er den fremden Gast, der wieder am Abend in seine Hütte kam. Als er ihm schmunzelnd erklärte, wie er zu dem Essen gekommen war, fragte der Fremde: Aber was, wenn der Hauptmann morgen deine Waffe sehen will? Oder Angreifer aus der Wüste kommen, was machst du dann? Und der alte Mann sah wieder nach oben und sagte: Morgen? Das Morgen liegt allein in Gottes Hand. Am nächsten Morgen ging der Mann wieder in Uniform mit Lanze und Holzschwert zu seinem Posten und stand Wache. Nach kurzer Zeit kam der Hauptmann mit einem Gefangenen und sagte: Dies ist ein Verbrecher, der König will, dass du ihn hinrichtest. Der Mann war erstaunt, denn es hatte schon seit Jahren keine Todesstrafe mehr gegeben. Außerdem kannte er den Mann als einen sehr freundlichen Herrn aus der Stadt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Mann ein Verbrecher sei, und erwiderte: Das kann ich nicht. Wie soll ich das tun? Der Hauptmann sagte ihm, er solle sein Schwert dafür nehmen. Der Mann versuchte Gründe zu finden, warum er das nicht tun konnte, aber der Hauptmann bestand darauf, den Befehl des Königs auszuführen. In der Zwischenzeit hatte sich der Palasthof mit Neugierigen gefüllt, die bei der Hinrichtung des Verbrechens zusehen wollten. Der Mann, der zum ersten Mal jemanden hinrichten sollte, warf sich auf die Knie und rief mit lauter Stimme, sodass alle ihn hören konnten: Gott, erhöre mich, wenn dieser Mann wirklich ein Verbrecher ist und du seinen Tod willst, dann lasse mein Schwert in der Sonne glänzen. Wenn du aber den Tod dieses Menschen nicht wünschst, dann mache, dass mein Schwert aus Holz ist. Er zog das Schwert und hielt es hoch, damit jeder sehen konnte, dass es aus Holz war. Die Schaulustigen brachen in begeisterten Jubel aus, und überall hörte man: Alhamdulillah, Gott sei Dank. In diesem Augenblick erschallte ein lautes Lachen, und der König kam in den Hof seines Palastes, ging auf den überraschten Mann zu der den König als seinen fremden Gast erkannte. Der König umarmte ihn und sagte: Von nun an habe ich einen neuen Ratgeber. Gott sei Dank.